Erster am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Zweiter, so war es am Anfang bei Gott. Dritter, alles wurde durch das Wort gemacht. Ohne das Wort wurde nichts gemacht. Vierter, im Wort war Leben. Dieses Leben war das Licht für die Menschen. Fünfter, das Licht scheint in der Dunkelheit. Die Dunkelheit hat es nicht verstanden. Sechster, ein Mann kam. Gott sandte ihn. Sein Name war Johannes. Siebter, er kam, um über das Licht zu sprechen. So sollten alle Menschen durch ihn glauben. Achter, er war nicht das Licht. Er sollte nur über das Licht sprechen. Neunter, das wahre Licht sollte in die Welt kommen. Es macht jeden Menschen hell. Zehnter, er war in der Welt. Er hat die Welt gemacht. Aber die Welt kannte ihn nicht. Elfter, er kam zu seinem eigenen Volk. Aber sein Volk nahm ihn nicht auf. Zwölfter, aber einige Menschen nahmen ihn auf. Sie glaubten an seinen Namen. Diesen Menschen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dreizehnter, sie wurden nicht durch Menschen geboren. Sie wurden durch Gott geboren. Vierzehnter, das Wort wurde ein Mensch. Er lebte unter uns. Wir sahen seine Größe. Er war wie der einzige Sohn vom Vater. Er war voll Güte und Wahrheit. Fünfzehnter, Johannes sprach über ihn und rief, das ist der, von dem ich sagte, er kommt nach mir. Aber er war schon vor mir da. Er war älter als ich. Sechzehnter, er gab uns viel Gutes. Wir bekamen immer mehr Güte von ihm. Siebzehnter, Moses gab uns das Gesetz. Aber Jesus Christus brachte uns Güte und Wahrheit. Achtzehnter, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn war sehr nah beim Vater. Er hat uns von Gott erzählt. Neunzehnter, dies ist, was Johannes sagte. Die Juden aus Jerusalem sandten Priester und Leviten zu ihm. Sie fragten ihn, wer bist du? Zwanzigster, er sagte klar, ich bin nicht der Christus. Einundzwanzigster, sie fragten ihn, bist du Elias? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Zweiundzwanzigster, sie fragten ihn, wer bist du? Wir müssen denen antworten, die uns geschickt haben. Was sagst du über dich selbst? 23. Er sagte, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg für den Herrn bereit. Das hat der Prophet Jesaja gesagt. 24. Die Pharisäer hatten sie geschickt. 25. Sie fragten ihn, warum taufst du dann? Du bist doch nicht der Christus, nicht Elias und nicht der Prophet. 26. Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Aber einer steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt. 27. Ich bin nicht gut genug, um seine Schuhriemen zu lösen. 28. Das geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan. Dort war Johannes und taufte. 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus kommen. Er sagte, seht, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünden der Welt weg. 30. Das ist der Mann, von dem ich sagte, er kommt nach mir. Aber er war schon vor mir da. Er war älter als ich. 31. Ich kannte ihn nicht. Aber ich kam und taufte mit Wasser. So sollte Israel ihn kennenlernen. 32. Johannes erzählte, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel kommen. Der Geist blieb auf ihm. 33. Ich kannte ihn nicht. Aber Gott, der mich zum Taufen sandte, sagte zu mir, du wirst den Geist sehen. Er kommt auf einen Mann und bleibt auf ihm. Dieser Mann tauft mit dem Heiligen Geist. 34. Ich habe es gesehen. Und ich sage, dieser ist der Sohn Gottes. 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder dort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Jesus kam vorbei. 36. Johannes sah Jesus an und sagte, seht, das Lamm Gottes. 37. Die zwei Jünger hörten das. Sie folgten Jesus. 38. Jesus drehte sich um. Er sah, dass sie ihm folgten. Er fragte sie, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. 39. Sie gingen mit ihm. Sie sahen, wo er wohnte. Sie blieben den Tag bei ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. 40. Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Er war einer der zwei Jünger. Er hatte Johannes gehört und war Jesus gefolgt. 41. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon. Er sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt Christus. 42. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Man wird dich Kephas nennen. Kephas heißt Petrus. 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen. Er traf Philippus. Jesus sagte zu ihm, folge mir. 44. Philippus kam aus Bethsaida. Das war die Stadt von Andreas und Petrus. 45. Philippus traf Nathanael. Er sagte zu ihm, wir haben den Mann gefunden. Moses und die Propheten schrieben über ihn. Es ist Jesus, der Sohn von Josef, aus Nazareth. 46. Nathanael sagte zu ihm, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Philippus sagte zu ihm, komm und sieh selbst. 47. Jesus sah Nathanael kommen. Er sagte über ihn, das ist ein echter Israelit. Er ist ehrlich. 48. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, warst du unter dem Feigenbaum. Ich sah dich dort. 49. Nathanael sagte zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. 50. Jesus antwortete, du glaubst, weil ich sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch größere Dinge sehen. 51. Er sagte zu ihm, ich sage euch wirklich, ihr werdet den Himmel offen sehen. Ihr werdet Gottes Engel sehen. Sie werden auf den Menschensohn herauf- und herabsteigen.